Im Sinne unseres Horst Wessel kämpfen wir weiter. Und in seinem Geist rufe ich euch Kameraden der SA zu. Zu retten, zu recht die Macht. Für uns ist es für den Wiesenot. Himmel entscheidet, befreit.